نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Weiter bin ich Ta'ala mit Kapitel 27 von Riyad al-Salihin. Babu Ta'zimi Hurumati al-Muslimin wa Bayani Hukukihim wa Shafaqati alihim wa Rahmatihim. Achtung, der Unverletzlichkeit und Erklärung der Rechte der Muslime sowie Mitgefühl und Barmherzigkeit mit ihnen. Wir machen weiter, wie die Ta'ala. Wir sind bei Hadith nach meiner, sage ich jetzt, nach meinem Verzeichnis 234, hier auf Deutsch, das ist 229. An Aisha radiallahu anha qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u al-amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لرفقه بالمسلمين وشفقته عليهم كان يعمل العمل، ولما يرى الناس أنها تعمل به كثيرا كان يتركه خشية أن يفرض عليهم، مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، في قيام رمضان، أو في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، حتى كان يذهب عامة الليل، أو كذلك الوصال في الصيام، فكان هو يواصل ولكن نهاهم عن الوصال في الصيام. أما الوصال في الصيام وهو أن لا يفطر الإنسان اليوم واليومين الثلاثة، وأما التأخير صلاة العشاء فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر الصلاة فصلاها لوقتها لما ذهب عامة الليل منتصف الليل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها دائما لأنه قال لولا أني أشق على أمتي لصليت وهكذا، ولكن ما صلى. أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الصلاة أحيانا ولكن كان يخفف من أجل الأطفال والنساء وذي الحاجة والمريض. وما بالنسبة لقيام رمضان فالقصة مشهورة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وأتوا الرابعة حتى يصلي بهم فما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظروه حتى الفجر، فلما خرج عليهم قال له لماذا ما خرجت يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإنه لم يخفى، أنا ما خفي علي أنكم انتظرتم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فذلك ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ولذلك يا أخوة مسألة مهمة، بعض الذي لم يفهم المسائل الشرعية يظن أن عمر رضوان الله عليه أنه هو الذي سن صلاة الجماعة للتراويح، ولكن هذا خطأ عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلىها جماعة بالصحابة رضوان الله عليهم، ولكن فيما بعد ما فعل ذلك حتى ما تفرض عليهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي ولن تفرض عليهم بعد ذلك، عمر رضوان الله عليه صلى بهم أو أمر أن يصلوا جماعة. وأمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يفترض عليهم مثل هذه الأعمال. ومنها الحديث الذي بعده، وكذلك عن عائشة قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال المؤلف معناه يجعل في قوة من أكل وشرب. الوصال كما ذكرت هو أن يصوم الإنسان يومين فأكثر ولا يفطر في الليل والنهار لا يأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم فقال له طيب أنت تواصل، قال أنا يطعمني الله ويسقيني ولست مثلكم، لست مثلكم. فقال بعض أهل العلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطعمه الله ويسقيه حسيا من طعام أهل الجنة وشرابه، لكن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. وإنما يا أخوة النبي قصد بهذا أنه لما يذكر الله سبحانه وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى فهذا طعامه وشرابه، والله سبحانه وتعالى يقويه بحيث أنه لا يفكر بالطعام والشراب وليس بقية الناس. وهذه معجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس كما الآخرين. ومن هذا كذلك بارك الله فيكم الحديث الذي بعده، وهو حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي قال شوفوا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وكذلك جواز حضور النساء الصلاة، وكذلك بارك الله فيكم إدخال الصبيان في المساجد، وأن المصلي يسمع ما حوله ولا يلزم أن يسد أذنيه، وكذلك فيها مسألة في هذا الحديث بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشق على أمته. بارك الله فيكم تغاية حديثه نمضي تزامن بإذن تعالى حديث حديث 230. عائشة رضي الله عليها زاكت تغزنت الله وانت ليس اينيجي تيتشكايتن دي اجيانة فريحتت هتت نوا اوس فرشت dass einige Volksleute damit beginnen würden, das Gleiche zu tun und dass es für sie verpflichtend werden könnte. Das heißt, er hat Angst, dass diese Taten, die er gemacht hat, dass die Leute, dass dies verpflichtend für sie wird. Deshalb hat er verlassen. Barakallahu fikum, das hat damit zu tun, dass der Prophet Muhammad sallam einige Taten gerne immer tun wollte und praktizieren wollte. Aber er hat Angst gehabt, dass die Leute denken, dass es Pflicht wird. Und deshalb hat er das verlassen. Beispiele gibt es genug. Zum Beispiel, der Prophet Muhammad sallam wollte gerne Salat al-Isha zu spät in der Nacht verrichten. Das wird diese Zeit gebetet. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel von diesen Beispielen. Und zweitens, Barakallahu Fikum, der Prophet Muhammad sallam wollte immer Siwak benutzen. Aber er hat das nicht befohlen, damit das leichter für seine Nation wird. Noch als Beispiel Salat al-Tarawih. صلاة التراويح في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حد صلاة التراويح جبيتت. حد صلاة التراويح جبيتت عند الجماعة. Und das waren der letzten 10 Nächten von Ramadan die ungerade Zahlen. Die erste, die zweite, die dritte. Dann die vierte Nacht kamen die Sahaba und sie haben auf ihn gewartet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kam nicht raus. Bis morgens früh, bis die Dämmerung, bis Salat gefällt. Dann kam er raus. Dann haben gesagt, oh Prophet, wir haben auf dich die ganze Zeit gewartet, wie die anderen Nächte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich wusste, dass ihr auf mich gewartet habt, aber ich habe Angst gehabt, dass dieses Gebet zur Pflicht gemacht wird und dann könnt ihr das nicht beten. Deshalb bin ich nicht rausgekommen. Und er hat erzählt, wenn man in der Nacht betet, dann sollte man beten. Wissen haben eigentlich. Umar ibn Khattab hat das nicht neu erfunden, sondern Umar hat das gemacht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber gemacht hat. Aber der Prophet hat das verlassen, weil er Angst gehabt hat, dass es Pflicht wird. Aber nachdem der Prophet starb, sallallahu alaihi wasallam, und die Botschaft ist beendet und vollendet, dann wird das nicht mehr Pflicht. Dann hat Umar ibn Khattab das gemacht. Das heißt, Umar hat nicht Neues geholt und weder Bid'a gemacht, noch etwas erfunden. Aber der hat nur das gemacht, was der Prophet verlassen hat, weil der Prophet Angst gehabt hat, dass das Pflicht wird. Das sind Beispiele. Zweites Beispiel ist Hadith 230. Und zwar, Aisha hat erzählt, sie sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat seinen Gefährten verboten, aus Barmherzigkeit, 2 Tage oder mehrere Tage hintereinander zu fasten. Dann sagten sie ihm, aber du fastest ständig auf diese Weise. Er sagte, ich bin nicht wie ihr. Mein Herr gibt mir zur Speise und gibt sie mir zu trinken. Der Autor sagt, mein Herr verleiht mir Kraft, dass ich nicht esse und nicht trinke oder von Essen von trinke. Das ist auch ein Beispiel. Dann, Fasten ist normalerweise von Morgendämmerung bis Sonnenuntergang. Und dann bricht man das Fasten. Da isst man oder trinkt man. Aber was hat der Prophet gemacht? Der hat nicht gegessen, nicht getrunken. Der hat weitergemacht. Auch die Nacht durch, auch den Tag durch. Und einige von Sahaba, sie wollten auch das Gleiche tun. Sie haben gesagt, du machst das, wir wollen auch. So wie du. Der hat gesagt, ich bin nicht wie ihr. Allah gibt mir Kraft. Manche Gelehrten sagen, Allah gibt mir Essen und Trinken. Auch. Die haben gesagt, dieses Essen und Trinken ist vom Paradies. Es gibt keinen Beweis dafür. Andere Gelehrten sagen, das heißt, weil ich Allah erwähne und immer beschäftigt bin mit Wissen, mit Koran, mit Dua, Allah gibt mir Kraft, wie ich denke. Und das ist für mich wie Speise und wie Trank. Das heißt, nochmal die Barmherzigkeit des Propheten, er hat ihnen gesagt, nein, dass ihr 2 Tage oder mehrere Tage hintereinander fasten. Und das dritte Hadith ist noch ein Beispiel. Abu Qatada sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu sagte, es kommt vor, dass ich beabsichtige, ein langes Gebet zu verrichten. Und während des Gebetes höre ich dies. Dann kürze ich mein Gebet ab, damit seine Mutter nicht. Das war Al-Bukhari auch. Das heißt, der Prophet Muhammad sallam betet. Und er hat normalerweise die Absicht, lang zu beten. Aber er hört ein Baby. Dieses Baby weint. als Barmherzigkeit mit seiner Mutter, mit diesem Baby, der Prophet macht sein Gebet nicht so lang, was er beabsichtigt hat, sondern er ändert seine Absicht hier. Und er macht ein bisschen weniger. Das heißt, aus diesem Hadith auch kann man etwas lernen. Und zwar, die Frauen beten in der Moschee, die Kinder darf man mit in die Moschee bringen. Wenn sie auch weinen, sollte der Imam, wenn das hört, sollte der Imam ein bisschen kürzer machen. Auch Barakallahu fikum, das ist der Beweis, dass der Betende hört, was um ihn ist. Nicht, dass man die Ohren zuschließt während des Gebetes. Und natürlich auch, das ist der Beweis, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam barmherzig ist. Und der wegen dieser Barmherzigkeit hat ja sallallahu alaihi wasallam das Gebet nicht so lange gehalten, sondern gekürzt. Das sind Beispiele, barakallahu fikum. Das sind Beispiele für diese Barmherzigkeit, Mitgefühl mit den Muslimen. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم. بارك الله فيكم. من صلى الفجر فهو في ذمة الله. الفجر هي الصلاة الأولى عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء هي صلاة الظهر، والصحيح أن الفجر هي الصلاة الأولى. وصلاة الفجر مهمة، لماذا؟ لأنها أثقل صلاة على المنافق، صلاة الصبح. ومن صلاها فهو في ذمة الله، أي في عهد الله سبحانه وتعالى، يعني دخل في عهد الله، فلا يصيبه أحد بسوء. فذلك قال فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، أي لا يترك الله سبحانه وتعالى من عهده شيء، أنتم في عهد مع الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا طلبكم الله في ذمتي في عهده شيء ما أديتم عهد الله سبحانه وتعالى، فيكب الله ذلك على وجهه في النار، لأنه عصى الله سبحانه وتعالى وما وفى بعهد الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث دليل على، بارك الله فيكم، دليل على أهمية صلاة الصبح، أهمية صلاة الصبح. وصلاة الصبح هي إحدى صلاتي البردين، وهما البردان، هما الفجر والعصر، الفجر والعصر. فبارك الله فيكم. واليوم اختلف الأمر، قبل ما كان الإنسان لا عنده لا سيارة ولا في ضوء في الشارع ولا شيء، أما اليوم الشوارع معددة، في أضوية في الشارع، في سيارات، يستطيع الإنسان يأتي لصلاة الصبح. في ذلك الزمان كان الأمر صعب، كان في وحوش في الطريق، الطرق ما كانت معبدة، كان في ما يرى شيء لما يأتي إلى الصلاة، ورغم ذلك كانت الناس تأتي إلى الصلاة. فسبحان الله، نسأل الله السلام. والشاهد هنا بارك الله فيكم أن الإنسان إذا أدى صلاة الصبح فهو في عهد الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. Das nächste Hadith ist Hadith von Jundub ibn Abdullah. Er sagte, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, der das frühe Gebet verrichtet, begibt sich unter Schutz Allahs, oder er begeht einen Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala, der ist unter Schutz Allah subhanahu wa ta'ala. Du solltest dich darum so verhalten, dass Allah dich nicht aufrufen muss, rechtschaffen abzulegen. Wenn Allah jemanden aufruft, rechtschaffen abzulegen, und er wird für mangelhaft befunden, dann wird er ins Höllenfeuer geschickt werden, das ist bei Muslim. Das heißt, in anderen Wörtern, wenn du das Frühgebet betest, dann hast du deinen Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala gemacht, praktiziert oder begeben. Dann wird Allah dich schützen, wie er das, weil er Vertrag mit dir hat. Und wenn du diesen Vertrag machst, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Aber wenn du deinen Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala an deinen Vertrag nicht hältst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich zur Rechenschaft ziehen. Und wenn Allah jemanden zur Rechenschaft zieht, dann wird diese Person auf sein Gesicht in die Hölle geworfen. Das heißt, barakallahu fikum, Salat al-Subuh, Frühgebet, ist sehr wichtig. Ist sehr wichtig. Warum? Weil auch die Heuchler damals, die kamen nicht zum Gebet. Damals aber gab es kein Licht, keine Straßen, die geebnet sind, keine Autos und sowas. Und es gab Tiere, Raubtiere und so weiter. Das war schwer. Trotzdem kamen die Leute. Aber heutzutage, wir haben Autos, es gibt Lichter in den Straßen, es gibt Autos, aber man kann kommen, aber man kommt nicht. Die schwierigsten zwei Gebete für einen Heuchler sind zwei. Nachtsgebet und Frühgebet. Möge Allah uns bewahren. Frühgebet ist das erste Gebet. Und das ist einer von den zwei Salat al-Bardain, hießen die. Das wird Salat al-Subuh und Salat al-Asr. So soll man barakallahu aufpassen. Das heißt, wenn du Frühgebet verrichtest in Jama'a, dann bist du, hast du deinen Vertrag gehalten und Allah wird dich schützen. Einige Fragen sagen, okay, ich habe das Gebet in Jama'a verrichtet, trotzdem passierte mir etwas, es gab keinen Schutz für mich. Das heißt, du hast eine Sünde begangen. Oder du glaubst nicht richtig an diese Sache. Deshalb passiert dir sowas. Oder das ist eine Prüfung und du musst hier das verstehen. Wenn Allah dich prüft, dann musst du Geduld zeigen und auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Wa'an ibn Umar رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أو يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا حديث عظيم في التعامل وفي الأخلاق وفي الإيمان. هذا حديث عظيم يا أخوة. الكثير يمر عليهم مثل هذا الحديث مرور الكرام أو يمر هو على مثل هذا الحديث مرور الكرام، ولكن في هذا الحديث أمور عظيمة. أولا أن المسلم أخو المسلم. بماذا أصبح بماذا بالإسلام؟ فكل مسلم أخو المسلم حتى لو كان إنسان سيء، حتى لو كان إلى غير ذلك. قال تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا. طيب قد يقال أحيانا أهل العلم ما يقبلوا أن يقال لهم أنتم إخوان أهل بدع أو أنتم إخوان أهل معاصي. نعم، فهم يقول لا، ليس أخي، هذا ليس أخي. هم ما يقصدوا أخوة الإسلام هنا، وإنما يقصدوا أخوة العمل، أخوة الفعل. كما قال تعالى يا أخت هارون، مريم ما كان عندها أخ اسمه هارون، إنما يا أخت هارون أي يا أخت النبي هارون، مع أنه هي ليست أخت هارون، أي من باب العمل. أنت مثل هارون، كما اليوم تقول أنت لإنسان تقول له يا أحفاد، تقول له يا حفيد الصحابة. الله أعلم ما يكون حفيد من أحفاد الصحابة، ولكن تقصد بالعمل أن الصحابة كانوا مسلمين ومؤمنين، فأنت أخذت هذا عنهم. فمن هذا الباب انتبهوا بارك الله فيكم. ولكن أي مسلم أخو المسلم بالإسلام. أما لماذا قال أهل العلم ما يقول مثلا عن بعض أهل البدعة أنهم أخوانهم من هذا الباب من باب التزكية من باب العمل أنه ليس عملنا مثل أعمالهم ولكن في الأصل خلص مسلم هو أخو ومن إخوانك من يكون فاجر من يكون فاسق ومن يكون سيء ومن يكون جيد من يكون متقي ونفس الشيء بين المسلمين فأنت ما لم تفتخر بذلك الفاسق وذلك الفاجر إنما ستفتخر بالمؤمن المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا في مال ولا في بدن ولا في عرض ولا في أهل بأي نوع من الظلم ولا يسلمه أي لا يسلمه لمن ظلمه فهو يدافع عنه ويحميه من شر الآخر فهو لا يظلم ولا يسلم لمن يظلم بل يدافع عن إخوانه ويدافع عن أخيه في العرض والمال وكل شيء والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه يعني إذا أنت ساعدت الأخ في شيء فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك في حاجتك وإذا المسلم احتاجك في يوم أو في موضع وما أعنته وكنت تستطيع ستحتاج الله في موضع فلن يعينك كعقوبة لذلك الأمر ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كربات أو من كرب يوم القيامة الكرب هو ضيق العيش والهم والغم فإذا فرجت على مسلم هم مثلا قضيت عنه دينا أو أعنته في شيء يحتاجه فإن الله سبحانه وتعالى سيفرج عليك يوم القيامة مثلا أنت عنك مسلم بالمال الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيفرج عليك كربة معنوية أو حتى أخروية بحيث يوسع عليك ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة يعني سترت على مسلم سترت عليه عيب خلقي مثلا رأيت منه فسترت عليه رأيته يعصي الله لوحده فسترت عليه ولكن انتبهوا هذا لا يعني يستر عليه كل شيء لا إذا كنت تعلمه أنه خائن ويغش المسلمين أو أنه والعياذ بالله يريد الشر ويخطط للشر فهذا لا يستر عليه لا يستر عليه وإذا كان والعياذ بالله من المجاهرين بالمعاصي فهذا أيضا ما يستر عليه إنما يستر على الإنسان المسكين الذي يقع في معصية وما يفضح نفسه وليس يعني ليس معروفا أنه من أهل الشر وفي الستر عليه ما في مفسدة أما إذا كان في الستر عليه في الستر عليه مفسدة فلا يستر عليه وعند بارك الله فيك النبي صلى الله عليه وسلم قال له هلا سترته بثوبك هو زنى فقال فأتى أحد الناس وقال قال له إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له زنيت أما أبو بكر فقال له استر على نفسك واستغفر وخلاص وما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو إلا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليه الحد فقال النبي هل سترته بثوبك خلاص ذاك إذا كنت تعلم أن مسلما يعني ما يفعل شيء لنفسه وما في مفسدة للآخرين وما يضر الآخرين فتستر عليه أما إذا كان من الذين يعصون الله جهارا ويضر الناس ويفسد على الخلق فهذا لا يستر عليه وهذا الفرق بين الاثنين بعض الناس يا أخوة يأخذ مسائل الدين كأنه خلص هكذا يعني ما ينظر يمين أو شمال إن مسائل الدين لا تؤخذ هكذا مسائل الدين فيها جمع بين النصوص فانتبه لهذا يرعاك الله Ibn Umar, radwallah alayhi, erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ein Muslim ist der Bruder jedes Moslems. Er soll ihn nicht unterdrücken und ihn nicht seinem Feind ausliefern. Natürlich, hier, das ist sehr, sehr wörtliche Übersetzung. Ein Muslim ist der Bruder eines Moslems. Er darf kein Unrecht mit ihm tun oder anfangen. Und er darf ihn an seinen auch Tyrann oder derjenige, der mit ihm Unrecht getan, er darf ihn nicht weitergeben oder er darf den Ungerechten nicht unterstützen gegen den Opfer. Wer seinem Bruder hilft, dem wird Allah helfen. Und wer einem Muslim bei der Beseitigung seiner Sorgen hilft, dem wird Allah bei seinen Sorgen am Tage des Gerichtes helfen. Ebenso wird Allah demjenigen, der die Schwächen eines anderen Muslims verdeckt, am Tage des Gerichtes seine Fehler verbergen. Wer einen Muslim bedeckt, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn am letzten in Dunya und am letzten Tag bedecken. Was bedeutet dieses Hadith? Dieses Hadith erstmal bedeutet, es ist klar, jeder Muslim ist dein Bruder. Solange es Muslim ist, ist er dein Bruder. Da sagt man ja aber, die Gelehrten von Ahle Sunnah und Jama'a, die haben nicht gesagt, dass die Leute von Bid'ah unsere Brüder sind. Wieso? Das ist wichtig, diese Frage. Von einer Seite, der Prophet sagt, jeder Muslim ist der Bruder eines Muslims. Allah sagt das auch im Koran. Aber trotzdem, die Gelehrten damals haben gesagt, nein, Ahle Bid'ah, die sind nicht unsere Brüder. Was meinen sie damit? Die meinen, die sind nicht unsere Brüder, nicht weil sie keine Muslime sind. Nein, die sind unsere Brüder im Islam. Aber die sind nicht unsere Brüder in Taten und in Verhalten. Weil mein Bruder in Taten und mein Verhalten ist derjenige, der Gutes tut und Schlechtes verlässt. Aber weil diese Leute schlecht tun und Gutes nicht tun, dann sind sie nicht mein Bruder in dieser Hinsicht bezüglich ihrer Bid'ah. Weil wir keine Bid'ah begehen wie diese Leute. Allah, du sagst das auf Arabisch heute, oder allgemein, du sagst ja, ihr seid die Enkelkinder von Umar und von Khalid ibn al-Walid, von Salah ad-Din. Wir sind nicht Enkelkinder von Umar, Khalid al-Walid und Salah ad-Din. Aber was wird damit gemeint? Dass wir sagen, schaut mal, was diese Leute gemacht haben, und ihr habt das von ihnen übernommen, dass ihr auch das Gute tut, wie sie. Nicht das heißt, ihr Enkelkind bezüglich Abstammung, und das auch meinen die Gelehrten, wenn sie sagen, wir die sind nicht unsere Brüder. Auf jeden Fall allgemein, ein Muslim ist der Bruder eines Moslems in der Religion. In der Religion sind wir alle Geschwister. Was macht ein Muslim mit seinem Bruder? Der tut kein Unrecht. Du darfst kein Unrecht mit deinem Bruder tun. Weder in seinem Vermögen, noch in seinem Körper. Weder in seiner Ehre, noch in seiner Familie. Du lässt ihn von deinem Schlechten verschont. Und wenn jemand ihm, dein Bruder, Unrecht getan hat, dann sollst du deinen Bruder unterstützen gegen den Ungerechten. Nicht umgekehrt. Dass du unterstützt, derjenige, der Unrecht tut, gegen deinen Bruder, der ungerecht behandelt wird. Zum Beispiel, ich nehme von dir mit Gewalt 10 Euro. Ich habe Unrecht mit dir getan. Dann kommt einer, der soll dir gegen mich helfen. Was macht er? Der holt dich und sagt, ja, nimm, mach mit ihm, was du willst. Du hast recht. Aber ich habe Unrecht getan. Und dann unterstützt er mir mit Unrecht gegen deine Person. Und das geht nicht. Dann sagte der Prophet Muhammad sallam, Allah hilft dem Diener, solange der Diener seinem Bruder hilft. Das heißt, wenn du deinem Bruder hilfst, dann wird Allah dir helfen. Und es gibt eine klare Überlieferung. Der Prophet sagte, wenn ein Muslim Hilfe braucht und du kannst diese Hilfe leisten, aber du hilfst nicht, dann wirst du die Hilfe brauchen, und Allah wird dir nicht helfen. Wenn du einem Muslim helfen kannst, im Guten, nicht im Schlechten, im Guten, und du hilfst nicht, dann wirst du eines Tages Hilfe brauchen und Allah wird dir nicht helfen als Strafe. Dann sagte der Prophet Muhammad Sallam, wer Sorgen eines Muslims bei Beseitigung, Sorgen eines Muslims hilft, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm am letzten Tag helfen, dass seine Sorgen weg sind. So ein Muslim vielleicht hat Geld gebraucht im Leben, du hast ihm geholfen, dann am letzten Tag wird Allah dir helfen und belohnen dafür, dass du das gemacht hast. Am letzten Tag, dass du keine Sorgen bekommst, weil du das gemacht hast. Und umgekehrt, wenn du die Sorgen bei Beseitigung Sorgen eines Muslims nicht hilfst, dann wird Allah dir am letzten Tag und im Dunya nicht helfen. Und wenn du einen Muslim bedeckst, was bedeutet bedecken hier? Ein Muslim tut zum Beispiel etwas Schlechtes. Ein Muslim tut etwas Schlechtes. Was machst du? Du sagst nicht, dass er Schlechtes macht. Allgemein. Und du bedeckst ihn. Du gehst nicht und sagst, Leute, dieser Mann tut und tut und tut. Wann machst du das? Wenn dieser Muslim das für sich selber macht und der macht nichts Schlechtes gegenüber anderen Leuten oder Gemeinschaft, dann hier bedeckst du ihn und du erzählst nicht von seiner Sünde und von seinen Schwächen, was er macht. Aber wenn dieser Muslim etwas Schlechtes macht, was schädlich für die Gemeinschaft ist, für die Nation, für andere Leute, dann darfst du hier nicht sagen, ja, ich bedecke ihn trotzdem, das sage ich gar nicht. Nein, das geht nicht in diesem Zusammenhang. Das heißt, ein Muslim tut Schlechtes für sich selbst. Aber angenommen, ein Muslim, der geht allein, der trinkt Alkohol. Du siehst das. Und dieser Mann, der macht das nicht vor allen Leuten. Dann lässt du machst ihm Nasiha, du sagst ihm, ich fürchte Allah. Aber einer, der geht und der trinkt vor allen Leuten Alkohol, dann kannst du sagen, ja, dieser Mann trinkt Alkohol, aufpassen. Ein Muslim betrügt die Muslime und der nimmt, der betrügt sie. Dann hier kannst du sagen, aufpassen vor diesem Mann. Ein Muslim will Schlechtes tun für alle. Dann sagst du, aber einer, der macht eine Sünde für sich selber. Und der lässt die anderen vor seinen Bösen oder Schad verschont bleiben. Dann gehst du nicht und sagst, Leute, dieser Mann macht und macht, macht. Beispiel. Ein Mann hat zur Zeit vom Propheten Muhammad Sallam Zina begangen. Der ist Ma'as. Der hat Zina begangen. Der ging zu Abu Bakr. Er hat ihm gesagt, oh Abu Bakr, ich habe Zina begangen. Abu Bakr sagte ihm, schau mal, Allah hat dich bedeckt. Deshalb sag niemanden und mach bitte Allah um Verzeihung. Aber das hat ihm nicht gefallen. Der ging zu einem anderen, dann ging er zu einem Mann, der hat ihm gesagt, Subhanallah, du hast Zina begangen. Und so begangen. Geh zum Propheten, dann hat er dich bestraft und befreit von deiner Sünde. Der ging zum Propheten. Hört mal. Der Prophet saß. Der hat ihm gesagt, oh Prophet, ich habe Sinn begangen. Der Prophet hat rechts geguckt. Der kam zu ihm. Oh Prophet, ich habe Sinn begangen. Links. Der kam zu ihm. Oh Prophet, viermal. Der Prophet sagte, bestraft ihn. Dann hat der Prophet davon gehört. Dass einer ihm das gesagt hat, der hat ihm gesagt, wieso hast du ihm nicht empfohlen, dass er das für sich selber behält. Aber der Prophet könnte nicht mehr, weil wenn der Prophet ist Oberhaupt der Muslim und wenn jemand eine Sünde oder Straftat begangen hat, er kann ihn nicht so einfach befreien. Aber die anderen haben ihm gesagt, nein, sag, oh Allah, verzeih mir. Soll aufpassen in diesem Zusammenhang. Wenn jemand eine Sünde für sich selber macht, dann darf man nicht sofort kommen und sagen, Leute, dieser Mann macht. Solange das in seinem, sage ich jetzt, Kreis ist für sich. Aber wenn das nicht mehr für sich ist, der versucht etwas Schlechtes gegen die Gemeinschaft zu machen. Oder, der zeigt seine Sünde und der prahlt damit. Dann hier gibt es nicht mehr, dass man sagt, ja, istur alayhi. Istur alayhi. Das bedeutet sozusagen, verdecke ihn oder verberge diese Sünde, was er macht, das geht nicht mehr. Und wenn das zum Beispiel eine Tat ist, die schlecht ist und schlimm ist, dann darf man hier nicht schweigen. Da muss man hier aufpassen. Und da muss man die Beweise richtig verstehen. Weil einige Leute, subhanallah, die denken, ja, wenn sie ein Hadith nur so lesen, sagen sie, ach, das ist klar. Das ist so und fertig, Punkt. Nein, da muss man den Hadith richtig oder die Hadithe richtig verstehen. Barakallahu fikum, damit man auch diese Hadithe richtig praktizieren kann. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم الحديث رواه الترمذي وهو حسن أما المسلم وأخو المسلم فتكلمنا عنها وأما لا يظلمه واضح لا يظلمه في مال أو في عرض أو في غير ذلك لا يخونه أي يكون مؤتمن مع أخيه إذا أتمنه على شيء على مال أو على سر أو غير ذلك والخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الائتمان يعني أنت تأتمنه فهو ما يكون أمين ويغدر والعياذ بالله ولا يكذبه ولا يكذبه أي لا يحدثه بكذب ما يكذب عليه ولا يكذب فيه ولا عليه يعني لا يمدحه كذبا ولا كذلك بارك الله فيكم ولا يحدثه بكذب وإنما الرخصة هي في الإصلاح بين الناس وفي الحظب وفي حديث الرجل امرأته وهي إياه وكذلك لو قيل طبعا هنا لكن في الحديث الله أعلم ليس المراد الكذب هو الكذب الصريح وإنما المراد هو التورية يعني أنه يواري لا بأس في هذا الأمر وفي لفظ لهذا الحديث ولا يحقره فسيأتي طبعا الاحتقار أي لا يستصغره أي لا يتكبر عليه والكبر بطر الحق وغمط الناس ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه يعني ما يجوز لك أن تقرب مال المسلم ولا عرض المسلم ولا دم المسلم إلا بالحق التقوى هنا أي في الصدر ثلاث مرات لأن القلب هو الأساس هو ملك الأعضاء إذا صلح القلب صلح الجسد ما صلح القلب ما يصلح الجسد نسأل الله السلام ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يتقي أولا بصدره بقلبه وأساس التقوى هو في الصدر فإذا ما كان في تقوى في الصدر فولو عمل الإنسان فإنه يغش نفسه لأنه سيرجع ويقع وسيتضح أنه ليس من المتقين والقلب الأصل قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أي لو لم يكن من الشر للمسلم إلا هذا فهو أن تحقر أخاك وتستصغره وتذله وهذا طبعا تحريم واضح على احتقار المسلمين والتكبر عليهم فنسأل الله العافية والسلام بارك الله فيكم حديث 234 أبو هريرة والله عليه sagt, dass der Prophet Muhammad sallam sagte, ein Muslim ist der Bruder des anderen Muslim. Weder betrügt er ihn, noch belügt er ihn, und er lässt ihn nicht im Stich. Alles, was einem Muslim gehört, seine Ehre, sein Besitz und sein Blut, ist für einen anderen Muslim verboten, haram. Die Gottesfurcht ist hier, und der Prophet hat auf seine Brust gezeigt, dreimal. Es soll niemanden einen anderen Muslim verächtlich ansehen. Diese Überlieferung ist bei Tirmidhi. Natürlich, der hat das nicht richtig übersetzt hier. Es soll niemanden einen Muslim verächtlich ansehen. Das wird, der sagte, wenn etwas von Verachtung eines Muslims, auch wenn das zu klein ist, dann ist das, dass man seinen Bruder erniedrigt oder verachtet. Das heißt, dass, wenn etwas Kleines von Böses oder von Haram ist, dann ist diese Sache. Und das ist Verbot, dass man einen Muslim verachtet. Barakallahu fikum. Bezüglich Dhulm, dass ein Muslim ist Bruder von anderem, haben wir schon erklärt. Weder betrügt er ihn. Das heißt, ein Muslim darf nicht betrügen, darf kein Unrecht tun. Und betrügen heißt, du denkst, dass eine Person zu dir treu ist, in einer Lage oder Situation, dass die Treue hier, dass die Treue wirklich gebraucht wird. Diese Person aber wird nicht treu, untreu. Und das ist der Betrug. Das ist der Betrug in diesem Zusammenhang. Und ein Muslim belügt seinen Bruder nicht. Und die Lüge ist verboten. Jede Art von Lügen ist verboten. Auch wenn das als Spaß ist. Auch als Spaß kann man ein Muslim nicht belügen und darf man nicht. Und dieses Hadith, wenn Lügen erlaubt wäre, dann in drei. Die Gelehrten oder viele Gelehrten meinen, dass es hier nicht die Lüge gemeint, sondern das nennt man Tauriya. Das wird so eine Art Interpretation für ein Thema, das scheint anders. Oder du sprichst das anders, aber man denkt was anderes. Weil der Prophet sagte, die Lüge ist nicht dabei, wenn du zwischen zwei Leute versöhnst, wenn das im Kriegszustand ist, oder wenn du mit deiner Frau, mit deiner Frau redest, oder deine Frau mit dir redet. Zum Beispiel deine Frau sagt dir, bin ich schön, und die ist nicht schön, ich hübsch. Sagst du, ja, du bist die Schönste. Aber die ist nicht schön. Ist das Lüge? Das ist keine Lüge eigentlich. Das ist Kompliment. Aber man darf nicht lügen in anderen Themen. Aufpassen, Barakallahu fikum. Dann, er sagt, er lässt ihn nicht im Stich. Wenn ein Muslim deine Hilfe braucht, dann hilf ihm, wenn du kannst natürlich. Wenn du kannst. Ich weiß nicht jetzt, ob dieses Hadith für uns heute auch noch so angebracht ist. So, weil wir gemerkt haben, heute hilfst du einem, der Erste, der dein Feind wird, ist derjenige, der du geholfen hast. Du hilfst ihm, dann redet er von dir schlecht. Du unterstützt ihn, dann ist er gegen dich. Aber aufpassen, Barakallahu fikum, das ist eine Prüfung. Da muss man niemals die Hoffnung, da darf man niemals die Hoffnung verlieren. Darf man nicht denken, dass alle so sind. Es werden immer gute Leute bleiben, es werden immer gute Muslime bleiben, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Und man, wenn man helfen kann, dann hilft man für Allah. Und das ist unser Fehler manchmal. Wenn wir helfen, dann helfen wir wie die Person. Und wir erwarten, dass die Person zu uns gut wird. Und das ist falsch. Wenn du hilfst, Hilfe für Allah und schweigst, khalas. Sag nicht, ich habe ihm das getan, du hast dann alles verloren. Der Lohn ist weg. Weil das Mann und Adha ist, das ist Vorhaltung. Und wir dürfen keine Vorhaltungen machen. Dann sagte der Prophet Muhammad, das bedeutet, Ehre, Besitz und Blut eines Muslims sind geschützt. Du darfst nicht die Ehre eines Muslims verletzen, du darfst nicht sein Blut verletzen, du darfst nicht, Blut hier bedeutet die Person, an sich selbst Körper. Und du darfst nicht die Person, du darfst nicht die Person oder ein Muslim zum Beispiel seinen Besitz wegnehmen einfach. Und wir haben voriges Mal, Barakallahu fikum, gesagt, Das ist auch ein Hadith, was wir hier behandelt haben. Der Prophet Muhammad sallam sagte, ist es verboten, dass du von deinem Bruder etwas nimmst, wenn er dir nicht erlaubt. Auch wenn das ein Stock ist. Wenn das auch ein Stock ist. Als Spaß oder Spaß oder Wirklichkeit. Du darfst nicht. Angenommen, du nimmst etwas von ihm und du versteckst das. Das ist Haram. Das geht nicht. So, aufpassen, barakallahu fik. Dann sagte der Prophet Muhammad sallam, At-Taqwa hahuna. Das ist Gottesfurcht, bleibt im, fängt im Herzen an. Weil der Prophet Muhammad sallam sagte, es gibt im Körper ein Fleischklumpen. Wenn das gut ist, dann wird der ganze Körper gut. Das wird, wenn dein Herz gut ist, dann werden deine Taten gut werden. Wenn dein Herz aber nicht rein ist und nicht sauber ist und nicht gut ist, dann werden deine Taten auch nicht gut sein. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallam, und wenn dieses Fleischklumpen schlecht ist oder boshaft ist, dann wird der ganze Körper boshaft sein. Das bedeutet, deine Taten werden schlecht sein. Das wird erstmal Gottesfürcht fängt im Herzen an. Wenn du Allah fürchtest, dann wirst du tausendmal überlegen, ob du lügst oder betrügst oder schlecht machst. Aber wenn der Herz krank ist, dann wirst du lügen und betrügen und Sünden begehen. Das heißt, fang bei dem Herzen, an, bevor du bei den Taten anfängst, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann sagte der Prophet Muhammad sallam, بِحَسْبِ مْرِئِمْ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ. Dass diese Wortwendung gibt es nicht auf, diese Wortwendung gibt es nicht auf Deutsch. Aber in sinngemäß, das bedeutet, wenn etwas schlimm wäre, dann ein darf etwas davon auch ist haram und verboten und so schlimm ist, dass du ein Muslim verachtest. Das wird auch nur ein bisschen Verachtung eines Muslims ist haram. Was wird Verachtung eines Muslims? Dass du immer dich aufgehoben siehst und du siehst die anderen Muslime unter dir. Und das passiert bei manchen Leuten immer, wenn sie anfangen, die Religion zu praktizieren. Und die merken, dass die anderen die Religion nicht praktizieren, dann denkt derjenige, der praktiziert, ich bin besser als der und diese Person ist gar nicht. Und da sieht man diese Person als nichts. Und das ist falsch. Wenn ein Muslim ist, oder das wird ein Muslim, sollte Respekt haben und sollte niemanden verachten, weil wir alle Menschen sind und wir sind von Adam und Adam ist von der Erde und jeder Muslim macht oder jeder Mensch macht Fehler. Aber barakallahu fikum, diese arrogante Haltung oder überhebliche Haltung darf man nicht. Wie weißt du, dass du Arroganz hast im Herzen, dass du die Wahrheit nicht annimmst und dass du dich in eine andere Stellung siehst bezüglich anderer Leute? Du siehst dich oben, du siehst sie unten. Also du verachtest sie. Wie der Prophet sagte, Al-Kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Das wird, dass man die Wahrheit nicht akzeptiert oder dass das bedeutet, den Beweis nicht akzeptiert. Al-Haqq wa ghamtun nas. Das bedeutet, dass man die anderen erniedrigt oder verachtet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بما خندس نيكس مال إن شاء الله dann weiter es bleiben noch vier Hadithe und dann sind wir mit dem sage ich jetzt bei mir mit dem ersten Buch zu Ende dann fangen wir mit dem zweiten بإذن تعالى. Da meine ich auf Arabisch, aber auf Deutsch, es gibt noch sehr viel. Khair, inshallah. Barakallahu fikum, sakallahu khairan. Möge Allah alhamdulillah von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Die Brüder und Schwestern im Internet, inshallah, dann treffen wir uns morgen zum Unterricht. Und wir machen weiter, bi'idhni ta'ala, mit der Erklärung von dem Buch, von Heiratsbuch von Subul As-Salam, Al-Musila ila Bulugh al-Maqam. Aber für heute, ich komme nicht mehr. Inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته